in den Schuppen, die Stimmung ist explosiv. Rabauke Nicke, dein Headset wird positiv. Barschlägerei und der Zahnarzt wird teuer. One Minute Lover, Fan von ein Heuler. Stempel auf den Ellenbogen, Abdruck aufs Gesicht. Darf ich weiter mit dir bogen, Hips ergeben, grünes Licht. Aber Rakadabra, der Ernie wird kein Vater. Die Abtreibung gleicht dem Zustand beim Gaza. Mach die Erde startklar, Club bekommt zu Platz. Angst, Weiber halt nackt, werden weiter wie Freier. Scheiß auf Bademeister, ein Tritt mit dem Schuh. Messer rein in den Körper, Bro, das Rückhinter-Tattoo. Der DJ drückt auf Play und wir fangen an zu tanzen. Warte, bis die alten Tanten ihre Kleidung fallen lassen. Monster, Breathless, Energy Drink, Prime, oh fucking One. Dein Leben hat keinen Sinn. Was? Es ist endlich wieder so weit. Ellenbogenfight. Mit Jägermeister und Vodka, wir trinken ihn locker. Mach seinen Shot klar. Es ist endlich wieder so weit. Ellenbogenfight. Mit Jägermeister und Vodka, wir trinken ihn locker. Mach uns einen Shot klar. Locker in Joker, I'm rolling my paper. Run in the club, tanzen wie ein Raver. Wer will streichen? Schmeiß die Hände in die Luft und schreit Ellenbogenfight. Mach lieber Platz, Jägermeister-Modus mit Hase. Eskalation, Ellenbogenfight auf Nase. Guck wie jeder Hipster am Rand steht. Wir sind wie wild gewordene Gorillas und die Erde bebt. Scheiß auf Applaus, fahrt die Ellenbogen aus. Was ihr könnt, kann sonst keiner. Ein Toast auf jeden Ellenbogen-Barfighter. La Vida Loca, Coca und Cola. Ich lass mich fliegen und beiß in den Schokobuller. Deine Mutter an der Club, man meint, mach den Ellenbogen-Fight und ihr kommt auch in der Disse rein. Es ist endlich wieder so weit. Ellenbogen-Fight. Mit Jägermeister und Vodka, wir trinken ihn locker. Mach uns einen Shot klar. Es ist endlich wieder so weit. Ellenbogenfight. Mit Jägermeister und Vodka, wir trinken ihn locker. Mach uns einen Shot klar.